Birgit Ortner, Betreiberin großer Sportaktivitäten im sogenannten Clash St. Daniel. Ein Jahr, ja, Feierlichkeiten stehen an. Also wir feiern am Freitag und Samstag ein Jahr Clash, unser Jubiläum. Und weil das Kletter- und Schießzentrum ja in der Kombination sehr, sehr besonders ist, haben wir uns überlegt, was machen wir an dem Tag oder an den beiden Tagen. Weil die Halle ist ja an sich ein riesiger Mehrwert für die Region und wir haben dann auch gesagt, wir möchten einfach das hervorheben. Und haben dann entschieden, dass wir einen Kletterbewerb machen möchten, gemeinsam mit GoVertical. Das ist die regionale Alpinschule, mit der wir zusammenarbeiten. Wir haben gesagt, es steht für uns das Miteinander und die Freude am Klettern im Vordergrund und nicht nur der Bewerbsgedanken. Und haben gesagt, wir machen ein Klettern für den guten Zweck draus, weil wir das, was wir mit der Kletterhalle quasi zur Verfügung gestellt bekommen haben als Region, möchten wir an Menschen zurückgeben, denen es vielleicht nicht so gut geht. Und deswegen haben wir uns dann an Radl Wolf und Michi Kurz gewandt, die da sehr, sehr viel Erfahrung haben mit beeinträchtigten Menschen. Und wir wollen halt denen auch etwas zurückgeben. Und am 6. Mai starten wir eben mit dem Kletterbewerb in Zweierteams. Der ist für die ganze Familie angedacht. Und es geht, wie vorher schon erwähnt, nicht darum, dass man da jetzt der Erste wird, sondern einfach das Dabeisein steht im Vordergrund und das Miteinander. Und wir freuen uns, diese zwei Tage mit euch gemeinsam zu verbringen. Wir haben auch ganz, ganz tolle andere Programmpunkte noch. Wirklich von null bis, solange man einfach nur stehen und gehen kann oder sitzen kann, ist man bei uns recht herzlich willkommen an die beiden Tage und wir freuen uns auf ein tolles Jubiläum mit euch. Michael Kurz, warum seid ihr hier bei dieser Einjahresfeier, bei diesem Kletter-Event dabei? Ich als ehemaliger Kletterer auch und Skitourengeher, Langläufer, Bergläufer, Radlfahrer habe natürlich einen gewissen Bezug auch zum Klettern. Und mit dem Wolfgang ist das Clash an uns herangetreten, ob wir da gemeinsam was auf die Haxen stellen können oder für einen guten Zweck was unternehmen können. Warum Silian? Der Markus, der Direktor von der Schule, das ist ein alter bekannter Freund von mir, ich kenne ihn schon aus der Lienzner Zeit als Behindertensportler drüben. Der hat mich jetzt einmal gefragt um eine Unterstützung, weil die Kinder viele Projekte haben und die sind großteils sehr teuer und die brauchen Unterstützung als öffentlicher Hand auch, weil die Ausflüge ja ein bisschen knapp werden mit dem Geld, noch an Therapiegeräte. Und dann haben wir gesagt, ja, da können wir sicher was machen, der Wolfgang und ich. Und jetzt mit dem, im Zuge von der Veranstaltung bietet sich das perfekt an. Bewegen für den guten Zweck, unter diesem Motto läuft das schon jetzt heuer zum 9. Mal. Wolfgang Dabernik kennt fast keiner, Radl Wolf kennt ein jeder. Du bist hier wieder mit dabei. Dieses Sportzentrum von St. Daniel hat sich sehr gut bewährt. Es liegt auch für uns Radfahrer optimal, weil wenn man sich am Gleitolradweg bewegt, braucht man nur in St. Daniel bei der Hängebrücke abzweigen und 200 Meter ist man beim Clash und ein Besuch lohnt sich immer.